1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute wieder freie Themennacht. Ihr könnt mich hier sehr gerne anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50. Zudem würde ich sehr gerne mit euch über Gabi Köster reden. Gabi hatte ja heute ihren ersten großen Auftritt nach langer Krankheit in Stern TV. Habt ihr diese Sendung gesehen? Wie fandet ihr es? Was denkt ihr über Gabi Köster? Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heißt Maggie. Stimmt das? Ja, hallo Jürgen. Ja, hallo Maggie, 43 Jahre alt. Ja, genau. Was ist dein Thema? Ich rufe zum Thema Gabi Köster an. Ah, das ist ja super. Geht's ja gleich los. Ja, habe die Sendung gesehen, habe auch heute schon den ganzen Tag die Berichterstattung ein bisschen verfolgt. Ja. Muss sagen, ich finde diese Frau einfach nur krass. Ich finde die so mutig, dass sie auch jetzt schon vor die Kamera geht und auch wirklich diese ganzen Dinge mit Humor nimmt. Also ja, sie nimmt ja wirklich das Schlimmste mit Humor und macht dann Anekdötchen draus. Ja, ja. Und will trotzdem kein Mitleid haben. Das finde ich so toll an ihr. Hattest du denn irgendwie eine Ahnung, was mit ihr los ist? Nee, überhaupt nicht. Also man wusste ja nur, sie ist plötzlich verschwunden und keiner wusste ja wirklich, was ist. Mhm. Es kamen ja mal diese ein oder anderen Gerüchte auf, wie immer. Ich fand es aber auch ganz gut, dass sie das wirklich total unter Verschluss gehalten haben. Ja. Weil ich denke, sie brauchte die Zeit auch. Ja, ich würde gerne mal dir eine Mail vorlesen. Und zwar habe ich heute auf meiner Facebook-Seite schon angekündigt, dass wir über Gabi Köster sprechen. Und die Resonanz war, ich will mal so sagen, zu 95% sehr, sehr, sehr positiv für Gabi Köster. Und alle freuen sich, dass sie wieder da ist und waren ganz gespannt auf die Sendung. Aber es gab auch kritische Stimmen. Und eine davon möchte ich mal kurz vorlesen. Mike hat geschrieben, sie kann ja gerne zurückkommen, aber das Theater damals um sie war nervig, dass sie alles nicht der Öffentlichkeit mitteilen wollte. Alle Medien, die über sie und ihr plötzliches Abtauchen berichten wollten, wurden verklagt oder es wurde angedroht. Aber als Fan hat man doch auch ein Recht auf Informationen. Und nun kommt sie wieder und gleich mit einem Buch, um Geld zu machen. Das ist die Meinung von Mike, der auf Facebook gepostet hat. Was sagst du dazu, Maggie? Finde ich ehrlich gesagt unverschämt von diesen Menschen. Also ich denke, der hat noch nie im Leben so einen Schicksalsschlag mitgemacht, wo wirklich ja das Leben sich von einer Minute auf die andere ändert. Und ich meine, Gabi Köster ist zwar eine öffentliche Person, aber immer ja noch ein Mensch. Mhm. Und ich habe selber so eine Erfahrung gemacht, wo sich mein Leben auch von einer Minute auf die andere geändert hat. Und ja, man möchte da auch erstmal mit sich selber klarkommen. Mhm. Ich meine, man muss sehen, was die Frau geleistet hat, sich da wieder zu berappeln und überhaupt den Mut zu haben. Und ich finde, gerade wenn man Fan ist und Gabi Köster toll fand, und da sollte man das Verständnis für aufbringen. Das ist doch wie ein guter Freund irgendwo, ja, dem man dann auch sagt, hey, werd erstmal gesund. Also ich habe heute so gedacht, als ich sie da gesehen habe, sie war ja eigentlich schlagfertig wie immer und witzig auch wie immer. Ich könnte sie mir gut vorstellen, wieder auf der Bühne, wenn sie es körperlich schafft und wenn sie es gerne möchte. Ich glaube, das Publikum würde in Scharen zu ihr kommen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich hoffe auch, dass sie das macht, weil im Kopf ist sie ja wirklich wie immer. Absolut, ja. Und wenn sie im Sessel sitzt und ihre Späße macht und ein Soloprogramm hat, wäre doch super. Ja, also ich wäre die Erste, die da wäre, weil ich ganz einfach sage, so eine Frau, die verdient es auch einfach, die wirklich dahin geht mit diesem Humor. Ja. Und auch auf diese Frage hin, ob sie sich niemals gefragt hat, warum trifft es gerade mich und nicht jemand anders? Diese Antwort von ihr, die fand ich so klasse, dass sie auch wirklich gesagt hat, hey, dann hätte ein anderer den Mist gemacht. Also ich fand auch sehr beeindruckend, wie offensiv sie damit umgegangen ist. Und dennoch merkte man, wie schwer es ihr gefallen ist. Das hat sie auch nicht verborgen. Ja. Dennoch glaube ich, dass sie Ganz, ganz vielen. Wir haben ja im Jahr über 200.000 Schlaganfallpatienten in Deutschland, durch diesen Auftritt sehr, sehr viel Mut gemacht hat. Und das ist etwas sehr Wertvolles, was da passiert ist heute. Ja, dieses Kämpfen, vor allen Dingen, ich denke, ich weiß es nicht, es gibt ja auch öfter mal so einen kleinen Spruch, auch bei Facebook bekommt man den hin und wieder mal geschickt, wie man Schlaganfälle überhaupt erkennt. Mhm. Weil viele erkennen ja im ersten Moment überhaupt nicht, dass derjenige einen Schlaganfall hat. Mhm. Es geht so diese kleine Geschichte um, dass so eine Frau beim Grillen plötzlich umkippt und keiner weiß, was los ist. Alle denken, es ist ein Kreislaufzusammenbruch und dabei hat die Frau einen Schlaganfall. Mhm. Und das war ja eben bei Stern-TV auch so ein Thema, dass das sehr schnell, sehr gut behandelt werden muss, damit der Patient ja auch sehr frühzeitig auch Heilungschancen hat. Ja. Und also das Sie ist es ja. Als du sie gesehen hast, als sie dann hinter der Bühne stand und diese Tür da aufging und sie auftrat, was war dein erster Eindruck? Ich finde, man hat gesehen, dass das Leben sie gezeichnet hat. Mhm. Mhm. Also vom Gesicht her, von allem, sie ist so ein bisschen körperlich, sieht man es ihr einfach an. Aber geistig merkt man es ihr, finde ich, überhaupt nicht an. Ja, das ist ja auch normal nach 3 Jahren so schwerer Erkrankung, dass man dann nicht fit-fidel aussehen kann wie vorher. Das ist ja völlig normal auch. Aber ich finde es auch klasse, dass sie jetzt ihren Mob auf dem Kopf hat und auch einfach sagt, ich bin flippig wie immer und mir doch egal, was ihr denkt, aber ich bin Gabi Köster und ich bleibe das auch. Das finde ich richtig toll, dass sie sich treu bleibt und jetzt nicht in der Vergangenheit rumjammert. Super. Also ein Fan von Gabi ist die Maggie. Absolut. Und die hat der Auftritt gut gefallen. Ich fand den Auftritt auch sensationell. Sie ist sehr sympathisch rübergekommen. Und ich glaube, dass sie viele Herzen berührt hat heute Abend. Das glaube ich sehr. Hoffe ich auch. Ja. Und ich hoffe, dass solche Leute wie der Mike jetzt mal zuhören und vielleicht mal die Meinung ändern. Ja. Liebe Maggie, alles Gute wünsche ich dir und danke für deinen Anruf. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Lisa ist hier. Lisa ist 29. Guten Morgen, Lisa. Ja, guten Morgen, Domian. Über was reden wir beide? Und zwar reden wir darüber, dass ich mein Kind zur Adoption freigegeben habe. Vor circa 5 Monaten war das. Ja. Und war es da gerade geboren? Ja. Ja. Mhm. Vor 5 Monaten und nach einer Woche habe ich es dann, haben die Pflege, also die Adoptiveltern, das Kind dann abgeholt. Du hast es war bei dir zu Hause? Nein, das war noch im Krankenhaus. Also ich habe entbunden. War halt noch eine Woche da und nach einer Woche bin ich gegangen und die neuen Eltern sind gekommen sozusagen, ja. Hast du dich in dieser Woche um das Kind so gekümmert? War das ab und zu bei dir im Zimmer? Ja, es war eigentlich immer bei mir. Hat immer bei mir auf dem Bauch geschlafen und ich habe es auch gewickelt. Ja, ich war auch ziemlich krank und mitgenommen und ich konnte nichts essen, nichts trinken und habe aber trotzdem versucht, mich um die Kleine zu kümmern. Mhm. Ne? Warum hast du dich für die Adoption entschieden? Ja, das waren einige Umstände, sage ich mal. Ich hatte keine Arbeit mehr. Dann, als ich das erfahren habe, das war auch noch mein Ex-Freund, mit dem ich das Kind dann hatte, sage ich mal, den habe ich es dann erzählt und er wollte da gar nichts von wissen. Mhm. Und dann war ich halt ziemlich überfordert mit der ganzen Situation, sage ich mal. Und du hast das während der Schwangerschaft entschieden? Dass das Kind zur Adoption freizugeben, ja. Mhm. Und das heißt, das wurde so verwaltungsmäßig dann alles schon in die Wege geleitet? Ja, ich habe da so eine Sozialstation angerufen und die haben halt einige Familien, die auch prüfen und alles. Mir wurden dann 2 vorgestellt und ich hatte mich dann halt für ein Pärchen entschieden, die selber keine Kinder bekommen können. Wie geht es dir heute? Es geht so, sage ich mal. Also ich denke oft darüber nach und leider hat sich meine Situation noch nicht geändert. Also man ist auch, sage ich mal, ziemlich kraftlos und weiß nicht wohin. Ich würde gerne wieder arbeiten, aber irgendwie, man kommt nicht so wirklich hoch mit, Depression. Ja, man ist halt mit allen überfordert, ja. Wie war denn das, als das Kind dann abgeholt wurde? Warst du dabei? Nee, da bin ich, an dem Tag bin ich gegangen auch. Und die sind dann abends gekommen. Hast du dich vorher, du wusstest ja, dass die abends kommen, hast du dich von dem Kleinen, ist es ein Mädchen? Mädchen, ja. Von dem Mädchen verabschiedet? Ja, also das war, glaube ich, eins der schlimmsten Situationen, die ich jemals erlebt habe. Also ich habe nur geweint und das ist so einfach, als ich sag mal so, als wenn jemand stirbt oder so. Also so ein Gefühl hatte ich in mir, weil das irgendwie so von meinem Gefühl her halt endgültig war. Mhm. Und es war schon ziemlich, ziemlich hart. Ist das jetzt endgültig? Es ist eigentlich endgültig, ja. kann man so sagen. Du könntest keinen Rückzieher mehr machen, wenn du sagst, ich will, möchte es doch haben. Also ich habe ja diese, man muss ja das halt unterschreiben, diese Adoption. Und na klar, man kann das jetzt noch, ich glaube, ja, circa jetzt noch ein Dreivierteljahr, ich könnte das anfechten, sage ich mal so. Mhm. Aber ob ich mir jetzt den ganzen Stress so antue, weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine, ich sag mal so, die Adoptiveltern wünschen sich auch Kontakt mit mir und wollen mir auch halt immer erzählen, wie es so der Stand der Dinge ist und so. Nur ich weiß selber gar nicht genau, ob ich das wissen will oder nicht. Verstehe. So. Wobei ja. die Gründe, weswegen du das getan hast, sind ja so Gründe, wie ich es gerade so verstanden habe. Hätte man das nicht alles regeln können? Ich glaube, also ich habe damit halt total allein gestanden, sage ich mal so. Für mich ganz alleine. Mit wem hast du dich beraten, bevor du diesen großen Schritt dann unternommen hast? Ja, eigentlich nur mit mir selber. Nur mit dir selber? Du warst auch in keiner Beratungsstelle? Nee, ich habe mir das vorher selber alles überlegt. Das ist aber ein bisschen merkwürdig. Wenn man so einen gravierenden Schritt unternimmt, holt man sich doch eigentlich auch von außen Meinung, um einfach vielleicht noch ein anderes Licht auf den Vorgang zu lenken. Ja, ich sag mal so, also ich habe mit einem Familienmitglied drüber gesprochen und die haben natürlich meine Situation dann verstanden und haben halt gesagt, ich muss es für mich halt selber wissen. Ja gut, das sind immer so Sprüche, man muss es für sich selber wissen, natürlich muss man es für sich selber wissen, aber man will ja mal eine Meinung hören von jemand anderem. Ja. Erzähl mir noch was zu dem Vater des Kindes. Ja, also als ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger war, also ich habe es in der 12. Woche erfahren, dass ich schwanger bin und er hat natürlich sofort gesagt, ja nee, treib's ab, ich will's nicht haben, interessiert mich alles nicht und dann war natürlich für mich auch, das war natürlich nicht geplant. Wie lange kanntest du den Vater vorher? Es sind knapp 4 Jahre. Und wir waren ein Jahr zusammen. Ja. Und wir sind halt gute Freunde, ja. Und irgendwie, man ist sich immer noch nahe gekommen, sag ich mal so. Aber immerhin ein Jahr zusammen, da entwickelt sich ja schon eine Nähe. Vor allen Dingen, wenn ihr vorher sogar 4 Jahre eng befreundet wart. Ja. Oder befreundet wart zumindest. Für ihn war es klar, das Kind soll abgetrieben werden. Ja. Da hast du gesagt, nein, abtreiben nicht? Nee, das konnte ich nicht. Also ich habe drüber nachgedacht, aber ich hätte das nicht machen können. Also ich glaube, das hätte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können. Also da kann das Kind nichts für, dass es so passiert ist einfach. Ja, hast du jetzt Kontakt noch mit dem Vater des Kindes? Ja, habe ich noch, aber ganz, ganz wenig. Was sagt er jetzt zu der Situation? Er will halt gar nicht drüber reden. Also sobald ich mal davon anfange, überhaupt das anzusprechen oder so, dann interessiert ihn nicht. Er blockt total ab. Er läuft auch weg oder fährt weg. Und also von ihm kam da überhaupt gar keine Unterstützung. Gar nichts. Es ist ihm völlig egal. Ja. Obwohl er vielleicht irgendwann auch drüber nachdenkt, da auf der Welt gibt es einen Menschen, das ist mein Kind. Das habe ich ihm auch schon gesagt. Kann er nicht verdrängen. Irgendwann wird das hochkommen. Ja. Wie alt ist er? 25. Wie lange hast du denn mit dir gerungen, das so zu machen? Ich sag mal so, eher 12. Woche hatte ich es ja erfahren. Ja, so, ich sag mal, wo ich im 5. Monat war, dann habe ich ja das in die Wege geleitet, sage ich mal, und dann war das eigentlich für mich klar. Und ich war auch ziemlich stark da und habe gesagt, ich kann das alles und ich schaffe das und wollte auch, dass das Kind, ich wollte das Kind gar nicht sehen, eigentlich. Das war so mein Gedanke. Und dann hat mir halt jemand gesagt, ja, aber du bist dann da, du entbindest und dann hörst du das Kind schreien. Und dann wirst du merken, dass du das nicht so kannst. Du kannst nicht einfach sagen, ich möchte es nicht sehen. Und ich bin keine Frau, aber ich stelle mir das auch ausgesprochen, ich würde mal sagen, merkwürdig vor, wenn ich ein Kind austrage. Man hat ja eine besondere Beziehung als Mutter zu dem Kind. Ja. Und hat den Gedanken schon im Kopf, ich weiß, dass ich dieses Kind austrage, um es dann wegzugeben. Ja, also das war schon ziemlich hart. Also das sind Gefühle, die einen da überkommen, die man vorher gar nicht kannte. Und aber ich konnte es einfach nicht. Also ich habe mir gedacht, ich kann dem Kind nicht das ermöglichen, was es verdient hat an Lebensqualität und Zukunft. Und ich wusste, dass die Adoptivfamilie das kann. Und deswegen habe ich mich halt so entschlossen. Wer hat diese Familie eigentlich ausgesucht? Ja, das war so eine Pflegestation ist das. Die organisieren das dann? Mhm, mit Treffen und alles, ja. Ah, ja. Mhm. Höre ich aus alledem, dass du traurig schon bist, aber dass du das nicht machen wirst, das Anfechten? Nee, also ich sag mal so, ich denke, dass ich das alles auch zu sehr verdränge. Also ich komme eigentlich, finde ich, zu gut damit klar. So von meinem Reden her, wenn ich so meine Familie, wenn ich mit meiner Familie drüber spreche, die dann sehr verwundert sind, sieht das noch so einfach. Mhm. Also ich denke, im Unterbewusstsein geht's mir da ziemlich schlimm. Mhm. Aber ich versuche halt einfach, das zu verdrängen. Und ob das jetzt so positiv ist, ist glaube ich auch nicht. Das ist die Frage. Das ist wirklich sehr schwierig zu beantworten. Und dann hast du gerade gesagt, die Adoptiveltern haben dir angeboten, dass du das Kind auch sehen kannst oder dass da Kontakt besteht. Ja. Bin ich mir auch nicht so sicher, ob das gut ist. Gut ist für dich und auch gut ist für das Kind. Also irgendwas in mir sagt eher nein. Mhm. Ja, am Anfang. Vielleicht später mal, irgendwann, aber nicht jetzt und nicht in der ersten Zeit, auch in den ersten Jahren vielleicht nicht. Nee, also ich habe auch, erst habe ich ja sowieso, dass ich keinen Kontakt wollte, da habe ich gesagt, ja gut, ich versuche das mal so. Mhm. Habe auch schon Fotos gesehen, wie das Kind sich entwickelt und alles, aber jetzt habe ich mir halt so überlegt, dass es, glaube ich, wirklich besser ist, da ein bisschen Abstand von zu nehmen, weil das für mich, das ist ja so ein Hin und Her und so ein Gefühlschaos, und das Kind dann wiederzusehen, Man weiß auch nicht, man fühlt sich ja nicht wirklich verbunden, weil schon so lange getrennt ist. Ja, natürlich, das sind ja 5 Monate schon und da, wenn du das jetzt anfechten würdest, wäre das ja auch schlimm für die Adoptiveltern, die ja schon eine Beziehung aufgebaut haben zu dem Kind. Mhm. Jetzt hast du es so gemacht und so entschieden. So ganz rein theoretisch, wenn du nochmal in eine solche Lage kämst, würdest du es nochmal tun? Nein, also dann, das würde ich nicht nochmal machen. Dafür war das jetzt doch zu erschütternd für dich. Ja, auf jeden Fall. Also zu schmerzlich. Das war alles zu viel. Auch von allem alleine gelassen werden, zu werden. Und ich war ja auch sozusagen 6 Monate isoliert zu Hause, weil ich einfach nicht mehr raus wollte, bin nur zum Arzt gegangen. Ne? Mhm. Aber ich muss noch mal sagen, ich bin wirklich darüber erstaunt, dass du nicht zu einer Beratungsstelle, zu Pro Familia zum Beispiel mal gegangen bist. Oder es gibt ja viele andere auch sehr seriöse Beratungsstellen. Aber nun gut, nun ist es passiert. Nun kann man darüber nichts mehr reden. Ich fände aber auf jeden Fall gut, wenn du dich doch vielleicht nochmal eingehender beraten lassen würdest, auch jetzt, um mit deiner Situation klarzukommen. Ein Anfang könnte vielleicht ein Gespräch mit meinem Psychologen sein, jetzt im Hintergrund, nach unserem Gespräch. Ja. Der könnte dir dann eventuell auch noch ein Wegweiser sein, wie du dich dann in den nächsten Wochen verhältst oder wo du dich hinwenden könntest. Ja, das wäre eigentlich nicht schlecht. Das würde ich dir sehr gerne anbieten, Lisa. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen. Dann wirst du von Henning, das ist mein Psychologe, heute Nacht angerufen. Ja. Und alles Weitere könnt ihr dann besprechen. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050 Ricarda 27. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Ricarda. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, du hattest gestern und Montag gefragt, wie unser Sommer war. Ja, genau. Ja, und ich habe mich diesen Sommer verliebt. Ach nein, sag bloß. Ja, also ich... Wo, in welchem Land? In Deutschland. Mhm, also es war so, ich habe im April jemanden kennengelernt, also noch nicht im Sommer, aber halt davor im Internet. Und im Sommer haben wir uns das erste Mal getroffen. Mittlerweile sind 5 Treffen vergangen und es ist noch nichts passiert. Ja. Und jetzt langsam möchte ich eigentlich gern in die Offensive gehen. 5 Treffen sind ja auch dann noch nicht so viel, wenn man den ganzen Sommer so überblickt. Nee, sind nicht viel, aber... Wie weit wohnt ihr auseinander? Also er wohnt ungefähr 1/4 Stunde von mir entfernt. Ach so, ja, na gut, dann. Wie kommt denn das, dass das so wenig bisher stattgefunden hat? Ich muss arbeiten, er muss arbeiten. Es gibt Wochenenden. Ja, schon, aber wir versuchen uns schon einmal im Monat mindestens zu treffen. Telefoniert er denn wenigstens oft? Ja, wir haben täglichen Kontakt. Ach so, täglichen Kontakt, ja. Ja, also SMS oder halt Internet oder wir telefonieren. Ja. Auch wo ich jetzt im Sommer bei meinen Eltern war, in der Nähe von Berlin, wo es halt kein Internet gab, haben wir wirklich telefoniert und er ist halt immer für mich da und jetzt möchte ich eigentlich gern wissen, wie er von mir denkt oder über mich denkt, ob er Gefühle für mich hat oder... Hast du keine Ahnung, was da sich zusammenbraut bei ihm? Nein. Gar nicht? Gar nicht. Ach. Also er ist eigentlich nicht so schüchtern, wie er sich gibt. Also er ist schon ein ironischer Mensch. Also wir haben, ich muss dazu sagen, wir haben uns im Internet kennengelernt durch die Musik, weil wir die gleiche Musik hören. Was ist das für eine Musik? Techno, Hardstyle, so in die Richtung. Und es gibt halt wenige Frauen, die sowas hören. Ja, ja, ist das so? Ja, ist wirklich so. Also auch wenn wir waren jetzt schon dreimal zusammen weg und in den Club, wo wir mal gehen, da sind mehr Männer als Frauen, ja. Sag bloß. Ja. Und das war halt schon sehr gut, dass wir darüber sprechen konnten. Mhm. Und so hatten wir gleich ein Thema. Mhm. Und auch berufsmäßig machen wir jetzt nicht das Gleiche, aber wir können immer drüber sprechen. Mhm. Was machst du denn, wenn ich fragen darf? Ich bin Erzieherin. Erzieherin. Und er? Er arbeitet bei einer Autofirma. Ah, okay. Ja. Aha, ja. Möchte hier keine Werbung. Nein, natürlich nicht. Okay. Und ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob er Angst hat vor einer Enttäuschung oder ob er Angst hat, seine Gefühle zu zeigen, weil er eben in der letzten Beziehung enttäuscht wurde. Das hat er dir erzählt? Das hat er mir alles erzählt, ja. Wie lange liegt denn seine letzte Beziehung zurück? Ein knappes Jahr jetzt. Ja, und bei dir? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre? Mhm. Das ist lange, ne? Ja, schon sehr lange, ja. Sehr lange. Und wir verstehen uns auch charakterlich total gut. Also wie gesagt, wir haben den gleichen Humor, gleiche Wellenlänge und es würde halt echt super passen, aber ich weiß nicht, wie ich in dem Sinne an ihn rankommen soll. Wenn ihr dreimal schon aus wart, es wurde nicht Händchen gehalten? Nein. Nicht ein bisschen geknutscht? Nein. Gar nichts? Also ich muss dazu sagen, ich habe schon mal bei ihm übernachtet und er hat auch schon bei mir übernachtet. Wir haben zusammen in einem Bett geschlafen, aber mehr als so Necken kitzeln oder leichte Berührung oder so, es ist kein Küssen, nichts passiert. Das ist aber sehr vorsichtig dann, ne? Ja, deswegen möchte ich jetzt eigentlich, also ich muss dazu sagen, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ich habe Geburtstag, ich habe ihn eingeladen und wir gehen wieder zusammen weg. Ihr beiden alleine? Na, mit ein paar Freundinnen noch von mir. Okay. Ich habe ihn heute gefragt, ob er auch bei mir schlafen will, weil der Club ja hier bei mir in der Nähe ist. Mhm. Und er müsste ja abends dann halt oder nachts heimfahren. Und dann habe ich ihm mal angeboten, hier zu schlafen. Er hat gemeint, er überlegt sich, aber er denkt schon. Mhm. Und jetzt könnte ich halt den ersten Schritt wagen. Ja, aber ich würde dich dazu ermutigen. Ja, aber was ist, wenn ich dann enttäuscht werde und wenn er eigentlich nur Freundschaft will? Ich möchte halt... Ja, aber... Sagen wir mal so, ihr habt euch ja nun schon ganz ordentlich Zeit gelassen. Das läuft ja sehr solide an. Ja. Ne? Kann man ja so sagen. Ja. Und wenn jetzt ein Bedürfnis deinerseits besteht, doch einen Schritt weiter zu gehen, du bist verliebt, das bist du, ne? Ja, schon. Ziemlich. Ja. Du findest den schon sehr toll, den Typ. Ja. Ja, so. Finde ich das legitim und auch normal, auch gesund, wenn man dann das auch tut. Damit man weiß, woran man ist. Du kannst ja, ihr könnt das ja jetzt nicht noch ein halbes oder ein Jahr so weitermachen. Wenn der sie, ich meine, er muss ja irgendwie Farbe bekennen danach. Ja. Irgendwas wird er tun. Entweder geht er auf dich ein, dann ist es toll und dann bist du im siebten Himmel. Ja. Oder, er auch, ja. Und hoffentlich er dann auch, genau. Ja. Oder er weist dich zurück, dann gibt es vielleicht ein Gespräch, dass er erklärt, warum. Mhm. Das kann auch noch bedeuten, das muss noch nicht unbedingt das endgültig Negative bedeuten. Vielleicht ist er einfach nur noch zu verkrampft oder zu verspannt für so etwas. Oder aber er weist dich zurück und sagt, nee, ich empfinde das nicht, du bist eine gute Freundin und mehr nicht. Das ist das Härteste, aber dann weißt du Bescheid. Und dann kannst du dir überlegen, wie will ich das? Also ich sag mal so, er macht ja schon Anmerkungen. Zum Beispiel, er weiß zum Beispiel, dass ich seinen Po sehr attraktiv finde, ja? Und ja, das ist halt, gut, bei Männern guckt man halt auf den Po, so ist es nun mal. Ja, so macht ja Frauen das. Ja, genau. Ja. Und er zum Beispiel, er sagt dann so Sprüche, ja, nächstes Mal, wenn wir wieder eine Nacht zusammen verbringen, führe ich dir meine neue Boxershorts vor, ja? Also so wirklich, schon keck. Also er spielt damit ein bisschen. Ja, genau. Ja. Aber so diesen Schritt zu wagen und... Okay, dann musst du jetzt als starke Frau musst jetzt die Zügel in die Hand nehmen. Dann wirst du den Schritt wagen und ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ja, ich bin auch gespannt. Mach es, Ricarda, wirklich. Was hast du zu verlieren? Nichts. Also doch, einen guten Freund, natürlich, vielleicht. Aber ich sag mal so, die andere Seite ist natürlich wieder, wenn er mich jetzt doof finden würde, würde er sich doch gar nicht mehr mit mir treffen. Nein, überhaupt nicht. Nein. Also von dem her, ich denke mal, dass es vielleicht so negativ gar nicht sein wird, wenn ich den ersten Schritt machen würde. Mach es. Ohne wenn. Aber wenn ich du wäre, würde ich es machen. Okay. Klare Ansage. Okay. Viel Glück. Danke. Tschüss. Darf ich noch ein Autogramm von dir bekommen? Ja, sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Du legst bitte auf. Alles klar, danke. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Ricarda, ciao. Und schon geht's weiter mit Gudrun und die ist 55. Guten Morgen, Gudrun. Guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen. Ich bin jetzt ziemlich aufgeregt. Macht gar nichts, ist gleich weg. Okay. Um was geht's denn? Ja, ist leider ein bisschen ein ernsteres Thema. Ich habe vor 5, 6 Wochen erfahren, dass ich an Krebs erkrankt bin und habe nach langem Überlegen und mit viel Tränen beschlossen, keine Chemo zu machen und keine Operation. Welchen Krebs hast du? Magenkrebs. Also es ist, der Magen wächst zu. Der wächst mit Tumoren zu? Genau. Mhm. Hast du Schmerzen? Ich habe Schluckbeschwerden, also ich kann schon seit Monaten nicht mehr schlucken. Das war auch der Grund, warum ich zum Arzt ging. Mhm. Ich muss sehr viel kurieren und ja, alles so, man sieht es mir nicht an. Sieht aus wie das blühende Leben. Mhm. Und die Vorstellung, also die Ärzte haben gesagt, wenige Monate dauert der Prozess, bis es zugewachsen ist. Wenn es zugewachsen ist, bedeutet das den Tod? Ja. Ja, ich habe eine Patientenverfügung gemacht, dass ich keine künstliche Ernährung und auch keine Flüssigkeitszufuhr bekommen will. Was könnte man denn rein theoretisch machen? Also die Ärzte, die haben, ich war dann 3 Tage im Krankenhaus und man hat mich nochmal gründlich nach Metastasen untersucht, hat auch welche gefunden, allerdings nur an den Lymphen, die sind nicht so tragisch wie an den Organen. Und hat nach einer Tumorkonferenz mir gesagt, also eine Chemo, wo man auch die Haare verliert, also eine harte Chemo und eine Magenentfernung. Das habe ich vorher noch nie von gehört. Ich wusste gar nicht, dass man ohne Magen leben kann. Ja, kann man. Mhm. Hatte ich im Verwandtenkreis auch jemanden, der sehr, sehr lange ohne Magen gelebt hat. Sehr lang und sehr gut gelebt, also den Umständen entsprechend sogar sehr, sehr gut normal gelebt hat damit. Meine Lebensführung war bisher halt immer, dass ich eher homöopathisch und meinem Heilpraktiker mich habe behandeln lassen. Für mich war immer eine Chemo unmöglich. Ne? Mhm. Ja. Wenn du dir den Magen entfernen lassen würdest und eine Chemotherapie auch noch machen würdest, hättest du sogar eine Heilungschance? Das war ja das Verrückte, als ich zur Besprechung geladen wurde bei dem Arzt, der mit in dieser Tumorkonferenz war, der hat mir gesagt, wir können sie heilen. Und ja, und es klingt ja erstmal sehr gut. Ich habe mich dann bei einem alternativen Arzt eine Zweitstimme geholt und der hat dann in meiner Gegenwart mal hinterfragt, genau bei diesem Arzt, der mir die Aussage gegeben hat, man kann mich heilen, aufgrund welcher Studie er mir diesen Vorschlag macht in dieser Kombination. Mhm. Er hat die Studie genannt, wir haben sie aus dem Internet, das ist eine amerikanische Studie. Und da kam raus, 36% können geheilt werden. Geheilt heißt bei Krebs immer 5 Jahre krebsfrei. Ne? Immerhin, ne? Ja, aber es gibt 3 Krebstypen, G1, 2, 3. Mhm. Der 3 ist der schwerste, aggressiv, schnell wachsende, den habe ich. Mhm. Die Teilnehmer an dieser Studie waren von allen 3 Krebstypen. Das heißt, bei mir bleiben noch 10% übrig, schätzungsweise. Das heißt, diese Alternativmediziner rät dir auch davon ab? Nee, mir rät keiner was. Es ist alle, mit denen ich gesprochen habe, es ist meine Entscheidung, es ist mein Weg. Schon, aber ein Arzt sagt ja schon seine Meinung. Ein Arzt gibt ja auch einen Rat, obwohl man natürlich selbst entscheiden muss, das ist klar. Dieser Alternativarzt hat alternative Heilmethoden, die aber keine Krankenkasse bezahlt. Und daran scheitert es dann. Ja. Würden denn diese alternativen Heilmethoden bei dieser extremen Erkrankung, soweit sie schon bei dir fortgeschritten ist, überhaupt greifen können? Ich hätte gute Chancen wohl. Also es gibt Teilchemos, die man machen kann, wo man nur an dem Organ, was befallen ist, an der Nähe eine Vene abklemmt, so 15 Zentimeter, da eine Viertelstunde vollkommen undurchblutet lässt, da Chemo einsetzt, dann wieder gefiltert rauslässt. Mhm. Es ist einwöchiger Aufenthalt, kostet 12.000 Euro. Man muss es manchmal ein zweites und drittes Mal wiederholen, so dass man den Magen retten könnte. Zahlt keine Krankenkasse? Zahlt keine Krankenkasse. Du hast das Geld nicht? Ich habe das Geld nicht. Lebst du alleine? Ja, ich lebe alleine. Hast du Kinder? Ja, 4. 4 Kinder? Und ich werde jetzt dann bald das 11. und 12. Mal Großmutter, ja. Was sagen denn deine Kinder zu deiner wahrscheinlichen Entscheidung? Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Das heißt, da gibt es nichts mehr zu reden. Nein. Ich weiß, ich würde seelisch, körperlich keine Chemo aushalten. Ich lebe hier allein. Ich lebe sehr, sehr ländlich. Es sind nur zwei Häuser hier. Ich bin vor einem halben Jahr in Hartz IV gekommen. Ich kann mir auch kein Auto mehr leisten. Also ich muss das wirklich alleine durchtragen. Die Kinder wohnen zum größten Teil auch weit weg. Und die Magenentfernung, es ist ein Prozess von ein, zwei Jahren, bis man davon genesen ist. Ne? Mhm. Ich traue es mir nicht zu. Ja. Das sehe ich psychisch. Aber du traust dir zu, damit leben zu können, jetzt, dass du nur noch unter Umständen ein paar Wochen zu leben hast? Ein paar Monate, ja. Ein paar Monate, okay. Ja, also vor vier Wochen hieß es, ich habe gefragt, was ist, wenn ich nichts mache, sagt er ja, dann ist in wenigen Monaten der Magen zu oder ich bekomme eine schwere Entzündung, das war die Aussage. Hast du diesem Arzt gesagt, dass du nichts machen möchtest? Habe ich zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich nicht wusste, ich habe mir das alles überlegt. Mhm. Aber mittlerweile hast du es diesen Ärzten, die das diagnostiziert haben, ja, gesagt. Genau. Wie haben die reagiert? Also ich habe eigentlich nur mit der Sprechstundenhilfe gesprochen, weil die wollten mir ja einen Port einsetzen und ich habe das abgesagt und die waren perplex. Ne? Ich glaube, das ist ihnen noch nie passiert. Ja. Dass jemand eine Chemo absagt. Nochmal zu den Kindern. Ja. Wie alt sind die? Von bis? Von 21 bis 35. Da ist keiner dabei, der dich ermutigt und sagt, komm, Mama, das mach das, mach es? Die sind sehr traurig, aber die akzeptieren meine Entscheidung, weil es ist mein Weg. Mhm. Es ist so, ich mache gerade eine Ozontherapie, wo die Chance besteht, dass man es ein bisschen stoppen kann. Ne? Mhm. Das ist ein Wachstum. Und werde auch mit Mistel arbeiten, nur die Chancen sind sehr, sehr klein. Mhm. Also ich bestreite schon einen Weg, der, ja, vielleicht eine kleine Chance noch hat. Aber ich möchte auch diesen seelisch-geistigen Prozess gehen. Und ich habe mich mit Chemotherapie beschäftigt. Es ist eine Chemo, ich sag's mal, Mafia. In 30 Jahren sind die Erfolge nicht größer geworden. Und es gibt bestimmt Menschen, die werden geheilt. Und es ist auch wunderbar. Ne? Das gibt es alles. Es gibt Heilungschancen. Es gibt wirklich Heilungsergebnisse, die auch nachweisbar sind. Die gibt es, aber es gibt auch einen Nachbarn, der wegen den mangelnden Abwehrstoffen an der Chemo, während der Chemo EHEC bekommen hat und an EHEC stirbt. Also, aber ich würde so, wenn ich jetzt in deiner Situation wäre, würde ich sagen, was habe ich zu verlieren? Ich würde zumindest nach jeder Chance greifen. An Lebensqualität habe ich zu verlieren. Wenn das Problem Krebs ja die nächsten Jahre mich begleitet, dann habe ich eine Chemo, eine harte Chemo hinter mir und muss mich meinen Magen trainieren, bis er mal ungefähr nach einem Jahr funktioniert. Gebe ich dir schon insoweit recht, aber wenn es jetzt nur um eine Lebensverlängerung um jeden Preis ginge, wäre ich komplett auf deiner Seite. Ja. Ich wurde aber gerade so hellhörig, dass es doch sogar eine Heilungschance gibt. Ja, wie gesagt, da fühle ich mich eigentlich von der Auskunft betrogen, weil aufgrund der Studie, wo es aussagt, habe ich... Ja, aber es hat ja jetzt nur ein anderer Gegenarzt anders erklärt. Mhm. Könnte man nicht noch jemanden hinzuziehen? Es geht um dein Leben. Du bist auch eine Frau von erst 55. Du wirkst so im Leben stehend auch und so. Ja, ich habe auch Lebensfreude. Ja, genau. Ich genieße jeden Tag und jeden Regentropfen und jeden Sonnenschein. Genau, du wirkst wirklich jemand, der Spaß hat. Der auch Spaß am Leben hat. Du klingst nicht wie jemand, ich habe ja nun auch sehr oft schon mit Menschen gesprochen, die wirklich mit dem Leben abgeschlossen hatten. Das hört sich ganz anders an, mit Menschen zu sprechen, die auf der Stufe stehen. So wobei es mir komischerweise, seitdem ich das weiß und mich damit auseinandersetze, ein Stück weit auch besser geht, weil ich mein Leben noch mal viel bewusster sehe, meine Vergangenheit. Ich bin auch ein Mensch, der an Reinkarnation glaubt, also auch mich mit spirituellen Dingen auseinandersetze. Mhm. Was sehr weh tut, und das hat viele Tränen schon gekostet, die Vorstellung, meine Kinder und Enkelkinder zurückzulassen und nicht mehr begleiten zu können. Mhm. Und ich habe auch noch ein Stück Hoffnung, dass ich mit meinen alternativen Methoden und mit Willensstärke und auch noch ein paar Jahre oder vielleicht auch noch ganz lange leben kann. Diese Hoffnung habe ich schon auch, obwohl ich realistisch bin, dass ich weiß, sie sind klein. Nun hast du mich ja zu dieser Thematik angerufen. Warum? Ja. Warum eigentlich? Ich wollte das erzählen. Ich kenne niemanden, der so einen Weg geht. Mhm. Ich habe im Hospiz angerufen letzte Woche und wollte einen Termin, um mir das anzuschauen, weil ich alles am Regeln bin, ne? Mhm. Und habe gesagt, aber schrecken Sie nicht, ich sehe aus wie das blühende Leben. Mhm. Ich sehe auch nicht aus wie 55. Mhm. Und da sagte sie mir, ja, sage ich, ich habe mich gegen eine Chemo entschieden. Und mir wurde dann gesagt, ja, das haben wir häufig. Mhm. Aber ich komme mit solchen Menschen nicht in Kontakt. Ja. Und ich habe auch im Hinterkopf, dass es vielleicht Menschen, die das jetzt hören und Interesse haben, mit mir in Kontakt zu treten, mhm, dass sie das über dich könnten. Sehr gerne, das biete ich an. Gar keine Frage. Das biete ich an. Natürlich, wollte ich gerade sagen, die Auskunft stimmt natürlich von der Frau da im Hospiz. Das gibt es oft, dass Leute auf Chemotherapien verzichten. Ja. Aber ich glaube, in den meisten Fällen, wenn es wirklich keine Therapiechance mehr gibt, sondern nur noch eine Lebensverlängerung. Aber du kannst es nicht akzeptieren, dass man was gegen Chemo hat. Ach, weißt du, Gudrun, was heißt akzeptieren? Natürlich akzeptiere ich das. Wenn das eine tiefe Entscheidung von dir ist, wer bin ich oder wer ist jeder Außenstehende, der das nicht... Das muss man ja akzeptieren. Ich ringe gerade nur etwas und überlege, ob das die richtige Entscheidung ist. Es geht um das Wertvollste, was wir haben, um das Leben. Ich weiß, ja. Und es ist keine leichte Entscheidung. Ich hoffe, es klingt nicht leichtfertig. Nein, so habe ich es auch nicht aufgefasst. Auf keinen Fall. Ich kann das verstehen. Ich hatte auch die Höllenangst vor so einer Chemotherapie. Ich hatte auch Angst vor so einer Operation. Gar keine Frage. Ich habe vor beidem eine Höllenangst. Und es kommt nach 4 Wochen Pause direkt die Magenentfernung. Mhm. Und das ist eine komplette Lebensumstellung. Mhm. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass jetzt uns Leute zuhören, die das hinter sich haben. Ja. Und die auch sagen, ja, es war vielleicht eine harte Zeit, aber heute lebe ich und ich kann hoffentlich noch viele Jahre leben und den Frühling sehen und genießen. Und es würde mich auch interessieren, Menschen, die einen alternativen Weg gefunden haben, der, sagen wir mal, auch bezahlbar ist, die das auch so, ja, so überlebt haben, ja, zumindest eine Weile, also, die auch leben. Ich höre daraus, da ist schon auch noch eine gewisse, wenn nicht Hoffnung, aber Neugierde. Ich bin offen dafür, ich bin offen für Alternativen, für so. Das ist angekommen bei meinen Zuschauern und bei meinen Zuhörern. Ja. Ich bin hundertprozentig sicher, dass eine ganze Menge von Mails jetzt hier ankommen bei uns. Ja. Die werden wir an dich weiterreichen. Das wäre sehr nett, ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, sicherlich auch im Alternativbereich, der auch bezahlbar ist. Es gibt einen Freundesbekanntenkreis, die jetzt, das ist so ein kleiner Spendenaufruf. Wie gesagt, ich bin Hartz-IV-Empfängerin und gehe jetzt auch in Rente wegen der Erkrankung. Da ist auch nicht viel mehr. Dass ein bisschen was wäre da. Also ein Grundstock ist da. Ein bisschen was, ja. Also das kommt noch, aber ich weiß es von Menschen. Wenn man nicht gänzlich auch seelisch mit dem Leben abgeschlossen hat, finde ich, sollte man das Leben unbedingt so lange ehren, solange es um einen herum ist, solange man es hat, das Leben. Und ich schätze das Leben, ich liebe das Leben und ich liebe die Menschen. Also. So, das ist ja eigentlich eine gute Voraussetzung, um auch Chancen vielleicht zu nutzen, die noch da sind. Ich habe den Eindruck, es sind noch nicht alle Chancen ausgenutzt. So. Gut, ich lebe ja wirklich extrem auf dem Land, im Allgäu, ich sag's jetzt mal. Habe selber kein Internet, habe also diese Kommunikationsmöglichkeiten gar nicht. Ne? Aber du hast Telefon. Ich habe Telefon. Und wir können dich anrufen und du wirst mit Sicherheit spätestens morgen oder übermorgen einen Anruf von uns bekommen mit vielen Informationen. Das wäre schön. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass wir beide auch nochmal miteinander sprechen. Das würde ich sehr gerne tun, wie auch immer du dich entscheidest. Ich hatte auch schon mal die Idee, falls ich diesen Mistelweg gehe, wie gesagt, mit der geringen Chance und ich lebe in einem halben Jahr noch, dann rufe ich dich an und sage, ich hab's geschafft. Also zumindest ein halbes Jahr. Wir werden das noch im Hintergrund regeln, dann werden wir dich nochmal anrufen. Okay. Ich möchte gerne mit dir nochmal sprechen, Gudrun. Okay. Zunächst alles Gute und du wirst von uns hören. Okay. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Mike und Jenny sind hier. Hallo. Ja, hallo. Ich spreche zuerst mit Mike und der ist 19. Ja, richtig. Und Jenny ist 21, die sitzt neben dir. Die liegt neben mir, ja. Die liegt neben dir? Ja. Wo seid ihr denn gerade? Im Bett oder was? Ja, wir liegen gerade im Hotel. Achso. Um was geht's denn? Ja, wir haben so ein großes Problem. Und zwar bin ich frisch verheiratet eigentlich gerade. Mhm. Aber nicht mit Jenny? Nein. So circa ein Jahr bin ich verheiratet. Ja. Und die Frage ist, unsere Gefühlswelt ist so durcheinander, wir wissen nicht mehr weiter jetzt, wie es weitergehen soll. Also du bist verheiratet und hast eine Freundin nebenher, nämlich Jenny. Ja, genau. Und wie lange hast du schon Jenny als Freundin? Also eine Woche. Eine Woche erst? Ja. Das ist aber ganz frisch. Ja. Kann man denn da schon was sagen, was so mit einem los ist? Nee, man kann noch gar nichts sagen, aber der Sex ist einfach viel, viel besser und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich jetzt das Richtige getan habe mit meiner Frau. Mhm. Seit einem Jahr verheiratet, wie lange kennst du deine Frau schon? Ja, so circa 4 Jahre. Ja, das ist aber eine frühe Verbindung, ne, wenn du 19 erst bist. Ja, wir waren mehr oder weniger schon von der Hauptschule aus, waren wir schon befreundet. Ja, und warum habt ihr so früh geheiratet? Ja, weil meine Frau schwanger geworden ist. Ach, ihr habt ein Kind? Nein, noch nicht. Noch nicht? Hat das unterwegs? Ja. Aber wenn du seit einem Jahr verheiratet bist, dann muss ich gerade mal denken... Kind ist noch nicht unter... Oh, okay, ich verstehe. Ja, ja, ist klar. Mhm. Also, sie ist im 12. Monat schwanger. Mhm, verstehe. Wir haben jetzt geheiratet und habe die Jenny vor einer Woche kennengelernt und ja. Wie ist denn dein Gefühl zu deiner Frau? Ja, jetzt kann ich das nicht mehr einordnen. Darum rufe ich Sie ja an, Herr Domian. Ja, Herr Mike. Das ist natürlich für mich auch schwer zu beurteilen. Wie war das Gefühl denn, bevor du Jenny kennengelernt hast? Das kann ich nicht beurteilen, deswegen habe ich ja viele Fragen. Ja, du musst doch selbst beurteilen können, wie dein Gefühl zu deiner Frau war, bevor du jetzt eine neue Frau kennengelernt hast. Na, irgendwie weiß ich nicht weiter. Hm. Gibst du mir die Jenny mal? Ja, einen Moment. Hm. Hallo. Hallo Jenny, grüß dich. Wie hast du denn den Mai kennengelernt? An der Frittenbude. An der Frittenbude? Das ist ein sehr romantischer Ort zum Kennenlernen. Ja, ganz doof. Ja, war auch nicht geplant. Du bist hoffentlich solo gewesen? Ja. Ja. Ich bin noch einer von den Anständigen. Also findest du ihn nicht so ganz anständig, dass er sich auf dich eingelassen hat? Ja, aber der ist ja immerhin noch verheiratet, ne? Ja. Ja. Das heißt, so eine gewisse Kritik hast du da auch. Wer hat denn eigentlich da wen angemacht an der Frittenbude? Boah, kann ich eigentlich schwer sagen. Musst du jetzt entscheiden. Pass auf, ich erzähl dir, ne? Und du entscheidest das. Also, der hat sich was bestellt. Ich habe mir was bestellt. Ich habe schon da gesessen. Dann kam er und sagt, darf ich mich zu dir setzen? Okay, habe ich gesagt, ja. Dann habe ich mein Essen geholt, weil ich war gerade in der Mittagspause. Und dann habe ich gesagt, ja, cool, dann muss ich ja doch nicht alleine essen. So. Ja. Und so kam das Gespräch dann. Ach so, da hat sich das wirklich so ergeben, kann man sagen. So, ne? Mehr oder weniger. Ja. Ja. Bist du verliebt in ihn? Ja. Ja. Also das heißt, du könntest dir vorstellen, mit ihm auch zusammen zu sein? Ja. Obwohl es ja erst eine Woche ist. Also eine Woche ist nur wirklich... Weil das ist ja eben das Komische. Ja. Aber du guckst ja noch, ne? Nur er hat ja eine Frau und die Frau ist auch noch schwanger. Ja. Scheiße, ne? Bitte? Scheiße, ne? Ja, würdest du denn mit ihm auch zusammen sein wollen, wenn er sich nicht von seiner Frau trennt? Nee. Also für dich ist klare Ansage, entweder ich, Jenny, oder deine Ehe. Ja, das mache ich aber auch nicht. Ich sag nicht so, ja, du musst dich entscheiden, sondern der soll selber das. Ist schon klar, aber für dich wäre das die angenehmere oder die bessere Lösung, wenn er eine klare Entscheidung trifft. Genau, anders wäre das für mich überhaupt gar nicht. Ich muss gar nicht in Frage. Das andere wäre die Nummer, du bist fünftes Rad am Wagen. Ja, genau, richtig. Genau. Ja, dann habe ich deinen Standpunkt schon mal verstanden, Jenny. Gibst du mir den Mike bitte nochmal? Moment. Ja. Ja, bitte. Ja, Mike, jetzt bist du natürlich gefragt. Ja. Es ist erst eine Woche, aber offensichtlich scheint das ja heftig bei euch eingeschlagen zu haben. Aber voll. Ich gehe mal davon aus, dass du dann auch vorher nicht so zufrieden warst mit deiner Ehe und deiner Frau. Sonst passiert sowas nicht. Ja, seitdem sie schwanger ist, glaube ich auch irgendwie gar nicht mehr irgendwie an sie ran. Mhm. Und dann habe ich die Jenny kennengelernt. Und der Sex ist einfach ganz anders. Mhm. Aber Geht es denn nur um Sex? Nein, es verwirrt mich einfach nur. Ja. Das ist jetzt die Frage, vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Findest du Jenny als Mensch auch toll? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ihr liegt nicht nur in der Kiste, sondern ihr redet auch mal ein bisschen. Hin und wieder, wenn wir die Zeit finden. Ja. Ja, da hast du dich jetzt mal was reingeritten. Im Moment gehst du deiner Frau fremd. In einer. Ja, nee, kein verzögertes Ja, ein klares Ja, ne? Darum rufe ich auch an. Ja, deswegen sage ich dir, es läuft ja nun gerade erst eine Woche, das ist ja noch nicht so lange. Aber du musst für dich eine Linie finden, eine Entscheidung. Jenny hat ja schon gesagt, dass das für sie kein Modell ist, beides. Also Ehe und Jenny. Ja, die Frage jetzt an dich ist, Domian, ob das entscheidend ist, der Sex wichtiger oder normales Familienleben oder so. Ich würde sagen, wenn es wirklich nur der Sex ist, der dich zu Jenny zieht, vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass deine Frau, weil sie schwanger ist, im Moment keine Lust hat, dann lass mal die ganze Sache sehr schnell gehen. Dann appelliere ich wirklich auch an dein Verantwortungsbewusstsein deiner kleinen zukünftigen Familie gegenüber. Das darf nicht die Entscheidung sein. Wenn es nur um Sex geht, dann gehst du aber sehr schnell wieder zurück zu deiner Frau. Solltest du dich wirklich jetzt verliebt haben, ist das eine schwere Entscheidung, die dir keiner abnehmen kann, was du tun musst. Nur du musst klare Verhältnisse in deinem Leben schaffen. Das kannst du ja deiner Frau nicht antun. Du würdest ja selbst auch nicht so behandelt werden wollen, dass deine Frau dich hintergeht. Das stimmt, ja. Also, das musst du jetzt für dich gucken. Ist das eine reine Sexattraktion mit Jenny oder ist da mehr im Spiel? Ist da Liebe im Spiel? Sofern man das nach einer Woche beurteilen kann. Ich bin da sehr skeptisch. Ja, das ist ja die Frage jetzt. Wir wissen ja selber nicht mehr weiter. Ja, aber du bist ein Kerl von fast 20 Jahren jetzt. Da musst du in dich reinhorchen. Das kann dir keiner abnehmen. Niemand. Denke, du hast eine Frau, die ist schwanger, du wirst bald Vater werden. Okay. Und man muss auch dann mal vielleicht in solchen Zeiten auf Sex verzichten, das ist nun mal so. Wenn die Frau keinen Bock hat aufgrund der Schwangerschaft, dann war denn der Sex vor der Schwangerschaft gut mit deiner Frau? Ja, nicht so wie jetzt. Ah ja, verstehe. Und ihr kennt euch ja eben auch schon so lange. Ja, darum verwirrt mich ja die ganze Geschichte. Ja, kann ich verstehen. Ich weiß nicht, wie es nach der Geburt ist, deswegen rufe ich an. Mhm. Also ich kann dir von meiner Seite aus nur sagen, das kannst du so nicht lange weiterlaufen lassen. Okay. Und du musst eine Entscheidung treffen, egal welche. Auch wenn du dich für Jenny entscheidest, ist das natürlich sehr hart deiner Frau gegenüber und deinem zukünftigen Kind, aber das ist dann ehrlich, da musst du so machen. Aber du kannst es nicht parallel laufen lassen. Das ist das, was ich dir sagen kann. Mehr kann ich dir nicht sagen. Okay. Ja? Gut, Mike. Dann alles Gute und gute Entscheidung wünsche ich dir. Ja. Du hast doch jemanden grüßen, der mir sehr wichtig ist, der auch über die Geschichte Bescheid weiß. Ja, okay. Das ist der Dino aus Pullheim. Gut, das hat er jetzt gehört. Ja. Alles Gute euch beiden. Danke. Tschüss. Tschüss. So, 0800 220 5050. Ich habe gerade gesagt, dass ich heute schon auf Facebook das angekündigt habe, über was wir heute Abend sprechen wollten. Und möchte euch nochmal sagen, weil es da einige Verwirrungen gab. Wir haben meine Seite in Facebook umgebaut in eine Fanseite und viele Leute finden diese Seite nicht. Ihr könnt das finden unter der Adresse facebook.com/domian.jürgen. Und dann müsst ihr dieses Gefällt mir klicken und dann seid ihr auf meine Seite und dann können wir da schreiben und kommunizieren. Alles andere ist fake. Diese Seite, die echte Seite, da könnt ihr mich sehen in einem T-Shirt und ich beuge mich über mein Autogramm, halte so die Hände auf meiner Unterschrift. Das ist die einzige originale Seite, facebook.com/domian.jürgen und Jürgen natürlich mit UE geschrieben. So, das dazu und wir machen weiter mit Sibylle und die ist 53. Guten Morgen, Sibylle. Ja, guten Morgen, Domian. Sibylle, um was geht's? Ja, es ging um eine Mail. Ich hatte eine Mail geschrieben, Thema Gabi Köster. Ah ja, sehr schön. Aber ich wollte noch mal ganz kurz auf die Vorrednerin mit dem Magenkrebs antworten. Auf die Gudrun, ja. Mein größter Respekt, Und da ich ja jetzt nicht mailen brauche, du bist ja gerade in der Leitung, ihr könnt gerne meine Telefonnummer weitergeben. Sehr gerne, du möchtest mit ihr sprechen. Ja, gerne. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, oder? Möchte ich jetzt nicht reden. Auf jeden Fall, möchtest du mit Gudrun sprechen, das werden wir gleich im Hintergrund auch, noch arrangieren. Oder alles wir reichen einfach deine Telefonnummer an Gudrun weiter. Ja. Okay, das machen wir. Gebunkt. Ja. So, zu Gabi. Gabi, ja. Ich habe sie vorhin gesehen in Stern-TV. Und erste Reaktion war, ich habe mich tierisch gefreut. Dass sie wieder da ist. Ja. Ja. Und ich habe mich erinnert an deine Sendung, als du das damals ziemlich erschüttert bekannt gegeben hast. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber das hast du damals in einer deiner Sendungen erwähnt. Mhm. Und dann habe ich das, eigentlich habe ich nie wieder wirklich was gehört, gesehen, also was Echtes, ne? Sondern eben auch nur das, was jetzt eben die Medien so zerrissen haben. Ich finde es toll, wie sie mit ihrer Erkrankung umgeht. Ich finde ihren Lebensmut unglaublich faszinierend. Den Humor dabei zu behalten. Aber toll. In all dem Elend. Ja. Und mein Gedanke war, weil ich auch mit Schlaganfallpatienten zu tun habe, jedenfalls ab und an, dass ihr Geist komplett da ist. Komplett. Faszinierend. Sie war ja schlagfertig heute und super so wie klasse. Wir sie gekannt haben von früher. Ja. Und ich habe dann nur eben so mitverfolgt auch die anderen Beispiele und ich finde schon, dass sie den Bereich Schlaganfallpatienten gut dargestellt haben, so für die Zuschauer. Wobei, vorbei von Seiten von RTL ist etwas informativer hätte sein können, finde ich. Das aber, schon, ja. Aber das ist damit hat Gabi ja nichts zu tun. Richtig. Ja. Und den Beitrag, wo man jetzt diesen Filmeinspieler von ihr hatte, fand ich sehr faszinierend, zu sehen, wie sie, also auch diese Station, Klinikaufenthalt zu Hause, Umgang mit den Freunden und die Unterstützung, die sie bekommen hat. Und ich bin davon überzeugt, die packt das. Ich glaube das auch. Ja. Also wenn sie die Kraft dafür hat, ich habe vorhin so überlegt und mit Kollegen auch drüber gesprochen, vielleicht ist das auch noch ein Teil dann ihrer neuen Therapie, wenn sie auf der Bühne steht oder sitzt. Sie kann ja ruhig sitzen, das ist uns ja egal. Ja. Und sie sich, vielleicht ist das, vielleicht fühlt sie sich dann noch mehr angespornt, nach vorne zu schauen und das tut ihr dann noch besser, könnte ja sein. Domian, mein Gefühl ist, die wird nicht nur sitzen, die wird auch wieder stehen. Ja, das ist ja, glaube ich auch. Ja, ja. Ganz tiefe Überzeugung. Ich kann dir nicht sagen, warum. Vielleicht war das so, dieses Sie sehen, wie sie reagiert, was sie von sich gibt, wie sie sich präsentiert und wie sie so nach vorne guckt. Es waren ja nun 3 Schlaganfallpatienten in der Sendung. Der beeindruckende Sportler, der es ja nun hervorragend hinbekommen hat. Mhm. Und die andere Frau, die hat es ja nun sehr schlimm erwischt, weil sie auch nicht so richtig mehr sprechen kann. Ja. Das war natürlich sehr traurig, dass die Frau das so getroffen hat. Es sind aber eben auch verschiedene Gehirnzentren, die da getroffen worden sind. Ganz genau. Mhm. Und da hat Gabi in Anführungsstrichen dann auch noch Glück gehabt, was die Sprache angeht. Mhm. Ne? Bist du denn so ein alter Fan von ihr früher auch gewesen? Ja, ja. Total. Ja. Also ich habe die Sendung gesehen und gerade eben die Sendung mit Rita auch. Mhm. Und das ist so mein Highlight immer gewesen. Totale Entspannung und einfach nur gucken und lachen können. Bist du denn aus dem Rheinland oder gar aus Köln? Nee. Weil sie ist ja nun wirklich eine kölsche Natur. Ja. Was ja auch das Sympathische so macht, dieser Humor und diese Sprache. Also es kommt auch bei Leuten an, die nicht im Rheinland wohnen und nicht in Köln. Richtig. Ja. Ja, ich wohne jetzt hier im Rheinland, ne? Aber ich bin nicht ursprünglich. Das ist keine Kölsche. Nee, keine Kölsche. Nee, aber es ist einfach faszinierend und ich würde mich einfach freuen, wenn sie wirklich viel mehr noch nach vorne geht. Ich glaube, das wird ihr so gut tun, diese Resonanz. Die Resonanz bei Stern-TV war ja schon enorm. Ja. Hier bei uns, was bei uns eingelaufen ist, was ich gerade schon gesagt habe, auf meiner Facebook-Seite auch, war sehr, sehr positiv und freundlich. Ja. Das ist Energie, das kriegt sie jetzt von den Fans, ja. Ja. Auch die Situation Stern-TV und Standing Ovation, ne? Das war ja wirklich ein klasser Moment. Ne? Ich glaube, dass ihr da das Herz in die Hose gerutscht ist vor Rührung. Ja. Ne? Sie war ja auch im Moment etwas sprachlos. Ich glaube, das ist ein großer Moment, wenn man 3 Jahre so schwer krank war. Ja. Man kommt dann in ein Studio und dann stehen die Leute alle auf und klatschen. Fand ich toll. Ja. Und auch die Begegnung mit Hella. Ja, genau. Ja. Ja, kam super klasse rüber. Da war so viel Herz dabei, wo ich denke, das sind auch so die Momente, die weitertragen können. Ne? So. Das ist sehr schön. Also, dir hat es gut gefallen. Ja. Wir drücken Gabi weiter die Daumen und ich bin sicher, dass wir sehr viel von ihr noch hören und sehen werden. Ich bin ganz sicher. Ja. Und ich nehme ja mal an, du hast ja wahrscheinlich die Mailadresse. Ich will einfach nochmal persönliche Grüße loswerden und ihr alles, alles Gute wünschen. Sehr gut, sehr nett. Alles Liebe, okay, Sibylle. Tschüss. Ciao. Und wir haben hier die Ursula und die ist 60. Guten Morgen, Ursula. Ja, guten Morgen, Domian. Ursula, weswegen rufst du an? Domian, ich hatte eben die Szene gehört mit der Gudrun und ihrem Magenkrebs. Mhm. Und da wollte ich eigentlich nur mal eine Aufmunterung ihr rüberschicken. Meine Mutter hat sich mit 64 Jahren 1970 an Magenkrebs operieren lassen. Mhm. Und es war auch eine totale Magenkrebsoperation. Und die Milz haben sie sicherheitshalber auch rausgeholt. Mhm. Und meine Mutter hat damit wunderbar noch 12 Jahre gelebt und hat das alles überlebt, ist auch nicht an Magenkrebs gestorben. Mhm. Also sie ist damit 77 Jahre alt geworden, hat keine Probleme gehabt und ich kann die Dame eigentlich nur ermuntern, ihr Leben nicht einfach so wegzuwerfen. Und ich denke mal, wir sind jetzt 31 Jahre weiter. Der medizinische Fortschritt Absolut. Ist so weit gediehen, dass sie doch sich der Schulmedizin da widmen sollte und nicht nach alternativen Möglichkeiten, denn wenn es schon so weit ist, dann sollte sie wirklich da handeln und nicht einfach ihr Leben wegwerfen und auch ein bisschen Vertrauen entwickeln. Ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, du sprichst da Tausenden von Leuten aus der Seele, die das auch denken. Und ich glaube auch, ich hatte auch so den Eindruck, dass sie schon auch offen ist für Vorschläge. Und, also ich wollte nur kurz noch dazu sagen, meine Mutter war also 3,5 Wochen im Krankenhaus, sollte dann entlassen werden, aber ich hatte gar keine, ich wollte mich anschließend um sie kümmern. Dann ist sie nach 4 Wochen entlassen worden, musste jeden Tag 5 kleine Mahlzeiten zu sich nehmen, weil der Dünndarm die Funktion des Magens übernimmt. Genau, so ist das dann. Und nach 6 Wochen in meiner Pflege, jeden Tag, sie war natürlich meckerig, war bei mir in der Wohnung, Mama, was möchtest du essen? Morgens, mittags, abends, kleine Mahlzeiten, so. Nach 6 Wochen hat sie die Nase so voll gehabt, hat gesagt, ich will jetzt in meine Wohnung zurück. Ja. So, und hat dann von da an sich selber an die Hand genommen und sich weiter aufgebaut. Das Einzige, was sie bekam, das war, jeden Monat brauchte sie eine Vitaminspritze. Hat sie denn auch eine Chemotherapie noch machen müssen? Nein, hatte sie keine Chemotherapie. Ja. Und wie gesagt, das ist 31 Jahre her, das war 1970, ne? 1980. Wir haben jetzt 80 war es. Ja, 1980. Ja. Und sie hat 12 Jahre wunderbar und herrlich damit gelebt. Zumal wirklich auch Gudrun erzählte, dass wenn auch vielleicht nicht so eine ganz große, aber immerhin es sogar eine Heilungschance gibt. Ja, eben. Da sollte man ja wirklich zupacken und sagen, komm, jetzt so, und ich gebe Augen zu und durch. Aus, da wird es auch wohl mal 5-6 Wochen Menschen geben, die sich um sie kümmern oder auch für ihre Kinder. Denn nicht nur eine Mutter kann 4 Kinder großziehen, 4 Kinder können sich ja irgendwo auch mal um eine Mutter kümmern. Ne? Könntest du denn für dich vorstellen, dass du in einer Situation wärst, wo du sagst, ich unternehme jetzt nichts mehr, ich möchte nicht mehr? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss nämlich sagen, ich habe vor 14 Tagen meinen Lebensgefährten verloren, weil er zu spät zum Arzt gegangen ist. Und das war Knallauffall. Und ich finde es grausam für mich und für die Angehörigen. Ich leide wie ein Tier und deshalb hat mich das auch eben mit der Frau so aufgeregt. Das sollte sie weder sich noch doch ihren Freunden und ihren Kindern antun. Ja. Du sagst, dein Lebensgefährte ist zu spät zum Arzt gegangen. Was hatte er für eine Erkrankung? Ja, also das war so nicht erkannt. Er hatte viele Erkrankungen, aber zum guten Schluss hat der Arzt dann, als er dann tot aufgefunden wurde, einen Herzinfarkt diagnostiziert. Und er hatte also 2,5 Wochen vorher hatte er so Schmerzen in der Brust und enge Gefühl, aber keiner wusste, er sagte mir immer, was ist denn das? Weil wir gerade nicht zusammen waren. Er lebte woanders und habe ich gesagt, ja, was soll das denn sein? Ich weiß es auch nicht. So, ich rufe den Arzt an oder gehe zum Arzt oder so. Und das hat er, ja, am nächsten Tag, mir geht's schon wieder besser. Achso, du glaubst, warten wir mal morgen ab. Wenn er schneller gehandelt hätte, könnte er noch leben. Genau, ja. Klar, wenn man das jetzt so hautnah und gerade eben erlebt hat, dann verstehe ich dein Statement vom Anfang noch viel besser. Ja. Liebe also, Ursula, meine Sendung ist vorbei. Ich danke dir für deinen Anruf und auch für den Hinweis. Und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, Domian. Alles Gute. Dankeschön. So, mein Lieben, das war's für heute. Wir sehen und hören uns wieder morgen. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr natürlich immer anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. 0800 220 50 50. Gute Nacht. Ciao.